Deutschlandfunk Kultur Vollbild. 1994, also vor 25 Jahren, kam in Deutschland Schindlers Liste heraus. 6 Millionen Deutsche sahen den Film im Kino und die Feuilletons waren voll. Die Kritiker rauften sich die Haare bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage, ob der, der E.T. und Indiana Jones drehte, mit seiner Geschichte über einen deutschen Judenretter eine Trivialisierung des Holocausts betrieb oder die andere Position, dem Grauen des Menschheitsverbrechens gar gerecht wurde. 25 Jahre nach der Kinopremiere wird Schindlers Liste morgen, am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, im Kino in technisch überarbeiteter Version wiederzusehen sein. Wir wollen bis 16 Uhr über die Holocaust-Darstellung im Film reflektieren und den Anfang macht Hartwig Tegler. Er war vor 25 Jahren unterwegs und hat die Reaktionen bei den damaligen Zuschauern eingefangen und erinnert auch an die Feuilleton-Debatten. Es war eine Nachmittagsvorstellung. Schindlers Liste hatte schon seine 7 Oscars gewonnen, als Imke Brosch, damals 15 Jahre alt, ins Kino ging. Und dann war ja der ganze Abend noch und ja, bedrückend irgendwie, dass man immer daran wieder denkt, wie schrecklich das nun ist, dieser Film. Und wie schrecklich das dann auch wirklich war und dass sich das hier abgespielt hat alles in diesem Volk. Und also wir waren alle ziemlich schweigsam, als wir aus dem Kino kamen. Und Elham Sumek, 1994, 18 Jahre alte Schülerin, fasste die Erwartung an Schindlers Liste und ihre Reaktion nach dem Kinobesuch so zusammen. Ich hatte nicht erwartet, dass mich das wirklich so, ja, erschüttert. Und ich dachte, vielleicht bin ich selber mehr davon betroffen, weil ich halt Jude bin. Aber das war es nicht. Die Rezeption von Schindlers Liste war durchaus unterschiedlich bei Publikum und Kritik. 6 Millionen deutsche Kinozuschauer sahen Spielbergs Auseinandersetzung mit dem Holocaust, die sich bei ihm in der Geschichte von Oskar Schindler kristallisierte, diesem Nazi und Frauenhelden, der 1939 als Kriegsspekulant in das von der SS beherrschte Polen zieht, in seiner von Juden betriebenen Fabrik immensen Profit macht und 1945 1200 seiner jüdischen Arbeiter vor der Vernichtung in Auschwitz rettet. Ein Opus Magnum, 3 Stunden und 15 Minuten lang, in Schwarz-Weiß. Und die Kritiker? Sie waren gespalten. Die abscheuliche Schlagzeile über Will Trempers Artikel in der Welt lautete »Indiana Jones im Ghetto von Krakau«. Aber auch Claude Lanzmann verurteilte Schindlers Liste als scheinauthentisch. Nichts von dem, was geschehen sei, meinte der Regisseur von Shoah, habe auch nur die Ähnlichkeit mit dem, was Spielberg zeige. Der Verriss des Auschwitz-Überlebenden und Literatur-Nobelpreisträgers Imre Kertész bezog sich auf das positive Denken, das ja einer Erzählung zugrunde lege, in der einer wie Schindler mitten im Holocaust 1200 Juden rettet. Damit schienen sich die Vorbehalte gegenüber Steven Spielberg, dem größten Märchenerzähler Hollywoods, zu bestätigen. Dem widersprach Andreas Kilb in der Zeit. Spielberg sei es gelungen, die Geschichte der Ghettos und Konzentrationslager in eine Kinofiktion zu verwandeln, ohne sie durch kitschige oder billig brutale Effekte zu entstellen. Auch für die Kinogänger damals war aber die Frage nach dem Happy End strittig und ebenso die nach dem Sündenerlass, den Spielberg womöglich anbot für die Deutschen. Der Film bietet eine geschichtliche Entlastung an, meinte der Student Sven nach seinem Kinobesuch. Die Hausfrau Gisela Peters und der Kaufmann Karl-Heinz Kaluza widersprachen. Das denke ich, tut er nicht. Da bin ich anderer Meinung. Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Keine Entlastung. Eine generelle Entlastung ganz bestimmt nicht. Also, bot Spielberg nun mit seinem deutschen Judenretter den Sündenablass an oder nicht? Keineswegs, meinte Mischa Rubeni, Hamburger Jude, damals 1994. Ich finde, es ist trotzdem noch sehr wenig. Es gab Millionen, die nichts getan haben. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass Oskar Schindler eine Ausnahmefigur war. Und Tränen im Kinosaal über das Grauen angesichts des Mordes an 6 Millionen, während hier bei Spielberg die Rettung von 1200 erzählt wird? Nach dem Film war ich in einer so deprimierten Stimmung, dass ich auf dem Heimweg im Auto mir plötzlich dann die Tränen runterkullerten. Es stellten sich viele Fragen an den Film, auch die, ob Tränen, also Betroffenheit, Erkenntnis oder gar historisches Bewusstsein fördern können. Oder waren sie falsch, manipulatives Ergebnis der Hollywood-Maschine eines Filmemachers, der ja bei den Dreharbeiten zu Schindlers Liste via Satellit die Postproduktion seines im gleichen Jahr herauskommenden Blockbusters Jurassic Park abschloss. Aus der Rückschau allerdings zeigt sich deutlich, dass Spielbergs Film ebenso wie die 1978 ausgestrahlte TV-Serie Holocaust, ebenso wie Claude Lanzmanns Dokumentarfilm Shoah, wichtiger Bestandteil für die quälende, mühsame Auseinandersetzung mit dem Holocaust war. Zu Schindlers Liste schrieb der Filmkritiker Andreas Kilb vor 25 Jahren, die Zuschauer wollten das Vergessen überwinden, das sei Spielbergs Ziel gewesen, er hätte es erreicht. Das Überwinden von Vergessen, damit also die Erinnerung. Wenn etwas heute offensichtlich ist, dann dies. Sie sind ein Prozess, der nie zu Ende kommen kann. Hartwig Tegler über die Debatten, die Schindlers Liste ausgelöst hat. Und es war nicht der einzige Film über den Holocaust, der heftig diskutiert wurde. Was sich an diesen Diskussionen abzeichnen lässt, darum geht es gleich. Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Heute mit einem Blick auf Debatten, die Filme über den Holocaust ausgelöst haben. Anlass ist der Film Schindlers Liste, der vor 25 Jahren in Deutschland ins Kino kam und nun morgen am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus noch einmal in einigen deutschen Kinos zu sehen sein wird. Auf die unterschiedlichen Reaktionen auf den Film 1994 haben wir ja eben schon zurückgeblickt. Jetzt wollen wir noch auf andere Filme schauen und die Debatten, die sie ausgelöst haben. Und dazu ist der Historiker und Filmjournalist Andreas Kötzing ins Studio gekommen. Guten Tag. Hallo Frau Burg. Ja, scheinauthentisch positive und emotionalisierte Geschichtsschreibung, das waren einige der Vorwürfe, die wir eben gehört haben, die Schindlers Liste also vorgeworfen wurden. Nun ist der Film von Steven Spielberg zwar ein prominenter, aber nicht der einzige Film, der Debatten ausgelöst hat. Welche Fragen standen denn bei anderen Filmen über den Holocaust zur Diskussion? Aber es gab eine ganze Menge Debatten, die sich daran entzündet haben. Eigentlich immer, wenn Filme über den Holocaust besonders erfolgreich gewesen sind, zum Beispiel bei Roberto Beninis Das Leben ist schön, 1997, da stand die Frage im Raum, darf man über den Holocaust eigentlich eine Komödie drehen? Das rekurriert natürlich so ein bisschen auch auf frühe filmische Versuche zum Nationalsozialismus, zum Beispiel von Charlie Chaplin oder von Ernst Lubitsch, die alle später gesagt haben, wenn sie gewusst hätten von dem eigentlichen Ausmaß der Judenverfolgung, der Judenermordung, dann hätten sie diese komödiantischen Filme wie Der große Diktator oder Sein oder Nichtsein eben nicht gedreht. Also das war eine wichtige Frage. Ne? Es wurde viel darüber debattiert, ob man den Tod in den Gaskammern nachstellen darf, zum Beispiel als die Grauzone ins Kino kam, 2001. Generell stand sowieso die Frage immer mal wieder zur Diskussion, ob nicht fiktionale Filme nicht eigentlich viel angemessener sind, um über den Holocaust zu erzählen, als zum Beispiel Spielfilme. Als Shoah von Claude Lanzmann ins Kino kam 1985, war die Debatte sehr, sehr groß. Wie emotional darf über den Holocaust erzählt und geschildert werden in Spielfilmen? Als Holocaust die Fernsehserie 1979 ins deutsche Fernsehen kam, wurde viel darüber gesprochen, ob das nicht reiner Kitsch ist, ob man auf so einer emotionalen Ebene jemanden tatsächlich dieses Thema näher bringen kann. Und jenseits der Frage nach den richtigen, nach den angemessenen Bildern ist natürlich auch immer sehr viel über Politik gesprochen worden, wenn Filme über das Thema zu sehen waren, zum Beispiel bei Nacht und Nebel von Alain René in den 50er Jahren, der eine große Diskussion ausgelöst hat, als die Bundesregierung sich damals dagegen ausgesprochen hat, den Film im Wettbewerb von Cannes zu zeigen, also interveniert hat gegen diesen besonderen, außergewöhnlichen, dokumentarischen, essayistischen Film über die Judenverfolgung, den René damals aus dokumentarischem Material und neuen Filmaufnahmen kompiliert hat, versehen mit einem sehr poetischen Kommentar von Porzellan im Original in der deutschen Fassung, für mich bis heute noch immer einer der beeindruckenden Filme überhaupt zu diesem Thema, der damals eben vor allem auf Basis dieser diplomatischen Verwicklungen in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist. Jetzt haben Sie ein ganz großes Spektrum aufgemacht an Diskussionspunkten. Bleiben wir zunächst mal beim Streit um die Frage, welche Bilder oder Darstellungsformen angemessen sind. Das war ja auch immer wieder ein Knackpunkt. Sind es eigentlich unterschiedliche Debatten, die da geführt worden sind, oder ähneln die sich nicht viel mehr? Im Kern geht es doch eigentlich immer wieder um die gleiche Frage, was darf ein Film und was darf er nicht? Ja, das stimmt. Und es wird immer davon abhängig sein, welchen Standpunkt man in dieser Frage einnimmt. Also was soll denn der Film erreichen und welches Publikum adressiert er? Wen soll er denn tatsächlich auf das Thema aufmerksam machen? Das liegt ja in der Natur der Sache, dass Historiker, Filmpädagogen andere Erwartungen an einen Film haben, als zum Beispiel ein breites, historisch vielleicht nicht so interessiertes Publikum. Und im Kern dreht sich es natürlich auch immer um diese eine große Frage, inwieweit ist es überhaupt ein Tabu, so ein Menschheitsverbrechen wie den Holocaust auf die Leinwand zu bringen. Der Kern ist natürlich, da wird man keine endgültige Antwort drauf bringen können, dass wir bei so einer Situation wie Hunderttausenden von Toten, Erschießungen, dem Tod in den Gaskammern, dass es ein Thema ist, was per se erstmal schwierig ist, für einen Spielfilm auf die Leinwand zu bringen. Das würde sich ja auch, wer würde das sehen wollen als Publikum in der ganzen Breite? Aber auf der anderen Seite haben ja Beispiele, die ich schon erwähnt habe, wie Holocaust zum Beispiel in den 70er Jahren, ja durchaus gezeigt, dass man mit so einer emotionalen Form von Geschichtsvermittlung auch ein breites Publikum erreichen kann und auf so ein Thema aufmerksam aufmerksam machen kann und auch dazu führen kann, dass bestimmte historische Sachverhalte überhaupt stärker wieder diskutiert werden. Gerade wenn eben Einzelschicksale im Rahmen so eines Spielfilms erzählt werden, da wäre ich nicht so dogmatisch zu sagen, dass man das auf gar keinen Fall darf. Sie haben schon auch Claude Lanzmann erwähnt, der war ja derjenige, der am vehementesten gegen jede filmische Fiktionalisierung des Holocaust gestritten hat, auch in der Auseinandersetzung mit Spielberg. Sein eigener Film Shoah gilt bis heute als dokumentarisches Ausnahmewerk über die Vernichtung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Sind denn dokumentarische Filme tatsächlich besser geeignet, um den Holocaust mit filmischen Mitteln darzustellen, weil man eben auch so ein bisschen mehr dieser Falle entgeht, des Entertainment-Vorwurfs? Ja, sie sind natürlich eine sachlichere Form, sich dem Thema zu nähern. Erstmal per se weniger emotional, weniger auf eine Form von emotionaler Geschichtsvermittlung aus. Man kann damit sicherlich etwas mehr an allgemeinen Informationen über das Thema verbreiten oder erreichen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, das eine gegen das andere auszuspielen. Shoah hat seine Ausnahmestellung in der Filmgeschichte. Und wenn man da genau hinschaut, arbeitet ja auch Lanzmann auf eine gewisse Art und Weise mit Nachinszenierungen, indem er viele Zeitzeugen vor der Kamera nachagieren lässt, was sie damals getan haben oder in welcher Situation sie gewesen sind, um auch so ein Nachfühlen, ein Nachempfinden für den Zuschauer möglich zu machen. Also das Spektrum der filmischen Darstellungen ist da sehr groß. Ob der Dokumentarfilm da per se besser geeignet ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach eine andere Form von filmischer Vermittlung, die dann durch Dokumentarfilme stattfindet. Sie hatten auch die politischen Zerwürfnisse der 50er Jahre, der 1950er Jahre erwähnt, die ein Film wie Nacht und Nebel von Alain René hervorgerufen hat, zumindest bei den beteiligten Politikern. Was weiß man denn über die damaligen Zuschauerreaktionen, als der Film dann tatsächlich zu sehen war? Ja, die waren durchaus positiv oder die haben auch dazu geführt, dass das Thema in der Öffentlichkeit wieder eine größere Bedeutung bekommen hat. Nacht und Nebel lief dann sogar auf der Berlinale und auch auf anderen Festivals, unter anderem in Oberhausen auf den Kurzfilmtagen, und eigentlich immer, wenn der Film zu sehen gewesen ist, hat es nicht zu diesen Reaktionen geführt, die die Politiker befürchtet hatten, nämlich dass das jetzt ein neues Schuldgefühl aufkommen würde, eine negative Darstellung Deutschlands in der Öffentlichkeit. Ganz im Gegenteil, sondern es waren tatsächlich Reaktionen darunter, die erstmal gezeigt haben, dass es ein Bedürfnis gibt, darüber zu reden, und die auch gezeigt haben, dass so ein Film in der Lage ist, etwas anzusprechen beim Publikum, gerade eben in einer Zeit, in der sonst sehr viel verdrängt worden ist und in der bestimmte Themen halt in der Öffentlichkeit nicht diskutiert worden sind. Warum werden eigentlich immer wieder neue Filme über den Holocaust gedreht? Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, dieses Bedürfnis, sich ein Bild von den Verbrechen zu machen, das scheint ungebrochen zu sein. Vielleicht, weil man etwas, das man im Bild gesehen hat, sich halt irgendwie konkreter vorstellen kann, dass es näher kommt an die Menschen, als wenn man es nur im Wort hört oder wenn es nur erzählt wird. Also das ist letzten Endes eine Auseinandersetzung mit dem Holocaust, die sich so durchzieht über die Jahrzehnte, die nicht aufhört und wo es immer ein sehr schmaler Grat bleiben wird, was ist eine angemessene oder nicht angemessene Form. Wir hatten ja vorhin schon über die Frage gesprochen. Emotionalisierung um jeden Preis, nur um ein neues Publikum zu erreichen, ist natürlich auch ein strittiger Punkt. Es gibt mittlerweile sogar Virtual Reality Dokumentationen in 3D. Witness Auschwitz nennt sich das, wo man per Brille in die Situation eines Konzentrationslagerhäftlings in Auschwitz gebracht wird. Also spätestens da, finde ich, sind rote Linien überschritten, wo die Fiktionalisierung dann um jeden Preis auch nicht sein muss, nur um da noch ein Publikum für dieses Thema in irgendeiner Art und Weise sensibilisieren zu können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass allein schon aufgrund des Ausmaß des Verbrechens, dass es immer wieder weiter filmische Auseinandersetzungen darüber geben wird. Andreas Kötzing über Holocaust-Filme, die Grenzen des Darstellbaren, die Erinnerungsdebatten, die Filme über den Holocaust ausgelöst haben. Gleich geht es weiter. Wir schauen auf die Rezeption von Filmen über den Holocaust, besonders in Deutschland. Wir haben eben über die Debatten gesprochen, die Filme über den Holocaust ausgelöst haben. Jetzt wollen wir uns die Kritiken und die Besucherzahlen einzelner Filme noch einmal genauer ansehen. Jörg Taschmann schaut auf Filme, die in Deutschland, häufig im Vergleich zu anderen Ländern, sehr wenige Besucher hatten, und sammelt Thesen, warum das so sein könnte. In Cannes wurde Son of Soul 2015 als Sensation gefeiert. Regisseur Laszlo Nemes drehte bewusst im klassischen 4:3 Format. So verengt er die Erzählperspektive der Hauptfigur Saul Ausländer, der den Deutschen beim industriellen Massenmord an den Juden zuarbeiten muss. Das wollten in Deutschland gerade einmal 9.180 Zuschauer sehen. Der Film hatte jedoch allein in Europa über 1,1 Millionen Kinobesucher. Schuld an diesen katastrophalen Zahlen hat auch ein Teil der deutschen Filmkritik. Der Verleiher Kamran Zardakan wollte Son of Soul für Deutschland kaufen, bekam jedoch nicht den Zuschlag. Er fasst einige deutsche Reaktionen zusammen. Man hat den jungen Regisseur, das sein Debütfilm war, einfach eine gewisse Eitelkeit und Cleverness vorgeworfen. weil er Tabus gebrochen hat. Ihm wurde vorgeworfen, dass er radikal dehistorisiert war, intellektuell abstoßend war, weil er dieses lauter technische Virtuosität, die Aufmerksamkeit des Publikums von dem Elend auf Leinwand abgelenkt hat. In der FAZ schrieb die Kritikerin über Son of Soul, der Regisseur sei oberschlau und clever. Ihr Fazit, das ist ästhetisch raffinierter zwar, derselbe KZ-Kitsch, den wir in Schindlers Liste sahen. Es ist eine Mischung aus Verdrängung und intellektuellem Hochmut, die sich in vielen Kritiken des deutschen Feuilletons immer wiederfinden, wenn Filmemacher die Shoah thematisieren. Spielberg war dem deutschen Feuilleton oft zu kitschig und Benigni zu sentimental. Diese schroffe Ablehnung von Spielfilmen über den Judenmord hat in Deutschland leider Tradition und geht weit über die Kritik hinaus. So wurden der Produzent Arthur Brauner und die Regisseurin Agnieszka Holland 1992 mit dem Film Hitlerjunge Salomon um eine Oscar-Chance gebracht, weil die deutsche Auswahlkommission den Film nicht als deutschen Beitrag zum Oscar vorschlug, obwohl er in den USA gefeiert wurde und später auch einen Golden Globe erhielt. Auch mit ihrem Spielfilm In Darkness hatte Agnieszka Holland in Deutschland Ärger. Mein deutscher Verleiher machte eine sehr seltsame Bemerkung. Er meinte, der Film sei gut gemacht und lobte die guten Schauspieler, aber es gäbe dort zu viele Nazi-Grausamkeiten. Das machte mich wütend. Die Brutalität der Deutschen nimmt in etwa 3 bis 4 Minuten ein, in einem Film, der 140 Minuten lang ist. Der Film wurde sehr schlecht herausgebracht. Der Kinostart war am Eröffnungstag der Berlinale. Das ist die dümmste Entscheidung, die man treffen kann, wenn der Film im Kino funktionieren soll. In Darkness sahen in Deutschland etwas über 7000 Zuschauer, weniger als beispielsweise in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dem stehen 1,2 Millionen Zuschauer in Polen und ein Einspielergebnis von über 1 Million Dollar in den USA gegenüber. Auch der polnische Oscar-Preisträger Ida von Paweł Pawlikowski lief in den deutschen Kinos erschreckend schwach. Nicht einmal 33.000 Besucher wollten die Geschichte einer jungen katholischen Novizin sehen, die als Ida Lebenstein geboren wurde und fast ihre gesamte jüdische Familie im Krieg verlor. In Frankreich feierte man Ida als Meisterwerk. Über 500.000 Zuschauer sahen dort den Film. Der deutsche Verleiher des Films, Stefan Paul, versucht diesen Misserfolg zu analysieren. Je länger, je weiter weg diese Geschichte ist, desto monströser wird es auf der einen Seite und desto weniger will auch die junge Generation vielleicht damit zu tun haben. Auch der Verleiher Kamran Sardar Khan hat mit Sarahs Schlüssel einen Film in die Kinos gebracht, der international sehr viele Zuschauer bewegte und in Deutschland weit unter Wert lief. Sein Fazit, warum die Deutschen beim Thema Judenmord die Schotten dicht machen, lautet: Die hohe Zahl von 6 Millionen so groß ist, dass ich habe das Gefühl, dass es irgendwo eine innere Barriere da ist, um das zu glauben, weil es ist eine unglaublich hohe Zahl. Der deutsche Verleiher Kamran Sardar Khan im Beitrag von Jörg Taschmann. Der Filmjournalist und Filmhistoriker Andreas Kötzing ist weiterhin im Studio. Herr Kötzing, das sind schon recht starke Vorwürfe an deutsche Kritiker und auch Zuschauer. Was ist Ihre Einschätzung? Gibt es bei Deutschen wirklich eine innere Barriere, den Holocaust auf der Leinwand zu sehen? Ich werde etwas vorsichtiger bei der Beantwortung der Frage, warum es manche Filme vielleicht schwieriger hatten beim deutschen Publikum. Es ist ja ein grundsätzliches Phänomen, dass Filme, die vielleicht ein bisschen sperriger sind in ihrer Machart, die nicht auf ein großes Massenpublikum abzielen, es grundsätzlich schwierig oder schwer haben an den deutschen Kinokassen, kein großes Publikum finden und sehr schnell auch wieder aus den Kinos raus sind. Das gilt für sehr viele künstlerisch anspruchsvolle Filme und das hat nicht immer nur etwas mit dem Holocaust zu tun oder bei so einem Film wie Ida, der mit dem polnischen Entstehungshintergrund natürlich in Polen automatisch sehr viel erfolgreicher war und da eine größere Öffentlichkeit erreicht hat. Und auch in Frankreich überrascht es mich nicht, weil es dort natürlich schon aus der Tradition heraus ein viel größeres Interesse an ja auch kulturell anspruchsvolleren, künstlerisch anspruchsvolleren Filmen gibt. Die anderen Beispiele sprechen ja auch für sich. Schindlers Liste, Der Pianist, Das Leben ist schön. Das waren alles große Filme, die auch in Deutschland ein sehr, sehr großes Publikum erreicht haben und die auch zeigen, dass es da ein Interesse daran gab, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Filme, die Sie jetzt erwähnt haben, Schindlers Liste oder auch die TV-Serie Holocaust, die haben ja auch Debatten ausgelöst in Deutschland. Und es sind ja interessanterweise ausschließlich internationale Filme, keine deutschen Filme. Wann genau haben eigentlich deutsche Filmemacher angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ja, früher als man gemeinhin denkt. Also schon unmittelbar nach Ende des Krieges sind Filme zu der Thematik entstanden. In Westdeutschland zum Beispiel Lang ist der Weg von Herbert Fredersdorf und Marek Goldstein oder Moritori von Eugen Jorg, produziert von Arthur Brauner, selbst ein Holocaust-Überlebender, die Geschichten von Verfolgung erzählt haben, die auch durchaus jüdische Charaktere in den Mittelpunkt gerückt haben. Lang ist der Weg unterwegs, sogar auf Jiddisch, ein auf Jiddisch produzierter Film, die allerdings kein so großes Publikum gefunden haben auf westdeutscher Seite. Und umgekehrt, auch bei der DEFA hat man sich sehr früh mit dem Thema beschäftigt. Ehe im Schatten von Kurt Metzig aus dem Jahr 1947 war ein Film über die Selbsttötung eines Ehepaares, wo die Verfolgung bis in die Ehe hineinreicht, weil die Frau eben einen jüdischen Hintergrund hat und das Ehepaar am Ende keinen anderen Ausweg sieht, sich dieser Verfolgung zu entziehen, indem sie sich eben selber das Leben nehmen. Oder auch Affäre Blumen von Erich Engel von 1948, ebenfalls bei der DEFA produziert. Ein Film, der die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung und Ausgrenzung schon aus der Zeit der Weimarer Republik herreitet. Also man kann nicht sagen, dass das Thema komplett verdrängt gewesen sei nach dem Krieg, sondern es gab diese Filme durchaus. Allerdings hatten nur wenige wirklich ein großes Publikum. Ehe im Schatten war so ein Film, der hatte über 10 Millionen Zuschauer, weil er in allen vier westlichen Zonen auch gleichzeitig gestartet ist. Aber das waren die Ausnahmen. Die Ausnahmen auch auf westdeutscher Seite. Woran lag es, dass auf diese frühen Versuche dann keine weiteren Filme folgten? Diese Verdrängung, die eingesetzt hat, hat sicherlich auch auf dem Filmbereich abgefärbt. Wenn man sich anschaut, wie dann lange Zeit in Deutschland an diese Zeit erinnert worden ist im Rahmen von Filmen, dann ging es eben häufig um den militärischen Widerstand. Filme über den 20. Juli sind einige entstanden. Natürlich auch viele Soldatenfilme, die das Ganze eher so ein bisschen romantisiert in der 0815-Manier betrachtet haben. Es gilt allerdings auch dort eher für den Spielfilmbereich, finde ich. Also es hat auch auf Seiten des Dokumentarfilms immer mal wieder Versuche gegeben, sich dem Thema zu nähern. Mein Kampf von Erwin Leiser aus dem Jahr 1960 war eine wichtige Dokumentation über die NS-Zeit. Aber Sie haben natürlich insofern recht, als dass es für die westdeutsche Seite schon gilt, dass die große, die wirkliche Auseinandersetzung dann erst Ende der 70er Jahre mit Holocaust eingesetzt hat und nicht mit den Filmen, die es davor von Regisseuren aus Westdeutschland gegeben hat. Und wie war es bei der DEFA? Traten da die jüdischen Opfer genauso schnell in den Hintergrund? Ja, zum Teil schon. Also es hat auch da eine gewisse Verlagerung gegeben. Die jüdischen Opfer haben nicht mehr den ganz großen Kern der Filme über den Nationalsozialismus ausgemacht, obwohl das natürlich im Rahmen dieser Antifaschismus-Thematik bei der DEFA immer eine große Rolle gespielt hat. Aber die jüdische Bevölkerung ist dann eher so von kommunistisch verfolgten Figuren in den Hintergrund gedrängt worden, mit natürlich trotzdem nach wie vor herausragenden Gegenbeispielen. Also zwei Filme muss man in dem Kontext einfach erwähnen. Das ist Sterne von Konrad Wolf und Jakob der Lügner von Frank Beyer, bis heute der einzige Film der DEFA, der für einen Auslands-Oscar nominiert war. Beide Filme haben etwas geschafft, was sehr, sehr wichtig war, nämlich dass sie die jüdische Bevölkerung nicht mehr als verfolgte Gruppe gezeigt haben, sondern individuell erzählte Geschichten. In Sterne ist es eine griechische Jüdin, die auf dem Weg in Bulgarien anhält und in Kontakt zu einem Wehrmachtssoldaten kommt. Beide verlieben sich ineinander und daraus ergibt sich eine Situation, in der dieser Wehrmachtssoldat auch anfängt, über seine eigene Rolle bei der Judenvernichtung, Verfolgung nachzudenken. Und in Jakob der Lügner ist es natürlich die Situation mit dem Radio im Ghetto, das erfunden wird von Jakob, um den Menschen wieder Hoffnung zu geben, der sich selber Nachrichten ausdenkt von der nahenden Front, ohne zu wissen, was draußen außerhalb des Ghettos tatsächlich passiert. Also für mich sind das bis heute ganz große filmische Würfe über diese Zeit und sie hätten vielleicht auch das Potenzial gehabt, größere Debatten anzuregen, wenn die internationale Ausstrahlungskraft größer gewesen wäre. Wenn man jetzt speziell auf die jüngere Kinovergangenheit schaut, da fällt auf, dass es im deutschen Kino zwar eine Vielzahl von Filmen über den Nationalsozialismus gab, aber besonders die Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung eher ein Randthema geblieben ist. Hat dann der Verleiher Kamran Sadar Khan doch recht? Gibt es da eine innere Barriere, Berührungsängste? Ja, es ist zumindest in der Tat auffällig. Das ist, wenn man auf die Vielzahl der Filme schaut, die es zum Nationalsozialismus in den letzten 10, 12, 15 Jahren gegeben hat, dass vor allem die publikumswirksam waren, die nicht zentral sich mit der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung beschäftigt haben, wie zum Beispiel Der Untergang oder auch Stauffenberg oder Sophie Scholl, wo wiederum der Widerstand sehr stark in den Mittelpunkt gerückt ist. Filme zur Verfolgung der jüdischen Bevölkerung hat es ja durchaus gegeben. Rosenstraße von Margarete von Trotter, Der letzte Zug oder zuletzt auch Nebel im August. Aber es ist tatsächlich so, dass die keine so große Resonanz beim Publikum hatten. Man kann darüber spekulieren, ob das jetzt an der Machart der Filme lag, die vielleicht auch handwerklich nicht mehr die allerbesten gewesen sind, oder ob sich das deutsche Kino vielleicht auch mit dieser Form von emotionalisierter Erzählung über den Holocaust etwas schwerer tut, als das vielleicht im Ausland der Fall ist. Das ist ja auch in der Tat immer ein schmaler Grat, auf dem man sich bewegt als Filmemacher, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und die Gefahr, dann zynisch zu werden oder gar in die Geschmacklosigkeit abzurutschen, die besteht ja durchaus. Man hat das zuletzt bei Florian Henkel von Donnersmarks Film gesehen, finde ich, Werk ohne Autor, der eine Szene da drin hat, wo er den Tod in der Gaskammer zeigt und das in einer Parallelmontage mit toten Wehrmachtssoldaten an der Front und den Bombenangriffen auf Dresden verbindet. Das ist keine angemessene Form, um an den Holocaust zu erinnern. Im Gegenteil, ich habe das als sehr geschmacklos empfunden, weil da alles mit allem vermengt wurde und man überhaupt nicht mehr Ursache und Wirkung voneinander getrennt hat. Also da kann man relativ gut dran erkennen, wie schwierig das bis heute ist und dass es immer auch ein problematisches Feld bleiben wird, da in einem Spielfilm genau die richtige Linie zu finden, um um eben nicht in so eine Form von Zynismus abzudriften. Der Holocaust, seine filmische Aufarbeitung und die Debatten, die die Filme ausgelöst haben, das war unser Thema hier in Vollbild. Anlass ist der deutsche Kinostart von Spielbergs Film Schindlers Liste vor 25 Jahren. Der Film kommt morgen am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus noch einmal ins Kino. Ihnen vielen Dank, Andreas Kötzing. Sehr gerne.